Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 6, 2013. Dumme Werbung heißt heute der Titel, ein Titel, der mir relativ schnell eingefallen ist und das hat einen besonderen Grund und ihr könnt es euch zwar schon denken, ja, aber ich möchte es trotzdem nicht ganz am Anfang bringen. Ja. Ich habe heute also schon einen Grüntee, einen Kaffee und Cola getrunken. Das wird also nachher bestimmt sehr lustig, wenn ich auf das Thema zu sprechen komme. Naja, ich fange mal an mit was ganz Nettem und Schönem. Apps für Gnome oder Gnome sollen kommen. Ja, Apps, so wie sie gewohnt sind, wie man es gewohnt ist vom Smartphone oder auch jetzt von Windows 8. Ja, die Idee, dass man einfach kleine, einfache Programme auf einer Oberfläche hat, die eben geeignet ist, um simple Aufgaben noch simpler zu machen, im Gegensatz eben zu den Programmen selbst, die dann eben etwas, naja, sagen wir mal, ein bisschen umständlicher eben aufzurufen und zu bedienen sind etc. dieses Framework, und das ist die Hauptsache daran, ist so ähnlich dann wie bei den Smartphones, dass dann eben so quasi eine Sandbox ist, in denen die Apps laufen, aber nicht quasi außerhalb der Sandbox irgendwelche Sachen anrichten können. So die Theorie zumindest. Ja. Die Idee ist eigentlich recht gut. Warum braucht man das beim Desktop-Betriebssystem? Ja, das ist die Frage. Man braucht es wahrscheinlich gar nicht. Ja, aber letztendlich muss man eingestehen, auf Windows 8 ist es eigentlich schon interessant, eben, dass man so eine ganz simple Oberfläche vorher hat, wo eben die Apps drin laufen und viele Leute werden auch nie mehr brauchen. Die müssen gar nicht mehr auf diese Desktop-Oberfläche zurückgreifen. Das wird sicherlich so bei Gnome dann nicht der Fall sein, sondern das wird eben integriert sein in die Oberfläche. Wie? Das werden wir dann noch sehen. Es ist ja noch nicht draußen. Das ist jetzt quasi in der Entwicklung. Die Idee, wie gesagt, finde ich interessant. Ob sie denn sinnvoll ist, das wird sich dann erst zeigen, man dann letztendlich weiß, was mit dieser Sandbox dann anzufangen ist, beziehungsweise eben mit dieser App, API und so weiter und so weiter. Da werden wir dann mal schauen müssen. Auf jeden Fall halte ich das im Auge. Interessant ist es allemal. Ich hoffe, dass auch das Ganze irgendwann nicht nur auf der Gnome-Oberfläche läuft, sondern eben auch auf anderen Oberflächen. In LXDE beispielsweise oder dieses Ubuntu zum Beispiel da, das das benutzt. Das wäre mir zum Beispiel sehr, sehr recht. Ja, Peppermint OS 3 mit Apps, aber sicher, das wäre nicht übel. Ja, dann, ich habe ja schon letzte Woche darüber gesprochen, dass Yahoo langsam wieder in Aufwind kommt und siehe da, die Feindschaft, wenn ich das mal so ausdrücken will, Yahoo, Google, scheint sich wieder etwas zu normalisieren oder zu beruhigen. Ja. Es gibt nämlich sogar wieder Kooperation. Das bedeutet, dass eben auf Yahoo auch wieder Google AdSense-Anzeigen geschaltet werden auf Yahoo-Webseiten. Und das ist schon mal eine fantastische Sache. Und zwar für beide. Google macht erstmal hier wiederum mehr Umsatz durch die Werbung. Und Yahoo hat dann natürlich durch den Deal mit Google auch wieder finanzielle Vorteile. Also eigentlich ist das alles wunderbar. Ja? Und so sollte das normalerweise sein, Zusammenarbeit von den Firmen, statt hier Kriege zu führen. Das kostet Geld und Nerven und beides haben weder Yahoo noch die Aktionäre mehr bei Yahoo. Und deswegen denke ich, dass es besonders für Yahoo eine gute Sache ist, dass jetzt mal wieder die Kooperation im Vordergrund steht und nicht irgendwelche lächerlichen Grabenkriege da mit der Konkurrenz. Es ist natürlich schon bitter. Yahoo war mal die Nummer 1, auch in der Websuche heutzutage ist es kaum noch vorzustellen. Ja, kurzzeitig war es mal Yahoo. Ja. In einigen Ländern auch etwas mehr als nur kurzzeitig. Und da ist es natürlich ziemlich bitter, ja, wenn dann so ein junger Konkurrent kommt und wupp, ist man weg vom Fenster. Ja. Und ist fast irrelevant geworden. Das ist schon bitter, aber wie gesagt, Yahoo mit unter Marissa Mayer jetzt richtig wieder im Kommen. Man merkt es auf allen, an allen Ecken und Enden bei Yahoo, dass es da nach vorne geht. Und das ist sicherlich ein großer Verdienst für Marissa Mayer jetzt schon. Ja. Marissa Mayer, ja, die Chefin der Google-Suche bei Google jahrelang gewesen. Und ja, da hat sie einen guten Job gemacht. Und scheinbar macht sie das bei Yahoo jetzt auch den guten Job. Ja, dann komme ich mal zu dem Ausflip-Thema. Und nicht ich bin zuerst ausgeflippt, ja, sondern Microsoft ist zuerst ausgeflippt. Und zwar mit einer Werbung, wo sich Microsoft also moralisch ganz, ganz weit unten positioniert. Ja, also das ist ganz unterste Schublade, diese Werbung. Es geht um die Website scroogled.com, ja, nicht zu verwechseln mit dieser ja, Alternative, beziehungsweise diese alternative Suche für Google, ja, sondern hier behauptet Microsoft eben, dass Google durch das Scannen der Mails und dann entsprechend Einblenden von Werbung die Leute eben scroogelt. Ja, also scroogelt ist ein Kunstwort zwischen Screw und Google eben, ja. Und das ist, ja, damit wollen sie eben sagen, dass Google die Nutzer, wie soll ich das übersetzen am besten, screwed, ja, verkohlt, verarscht, ja, könnte man das vielleicht am ehesten noch übersetzen. Und entbehrt natürlich damit jeglicher Grundlage. Erstmal, das ist ein Algorithmus, Und dieser Algorithmus, ja, der scannt diese Mails. Niemand bei Google sieht die Inhalte der Mails. Das ist ein automatisierter Vorgang. Sucht eben nach Worten in der Mail und blendet da dann entsprechend Werbung ein, ohne dass da eine Rückmeldung oder irgendwas personenbezogen gemacht wird. Was das absolut lustigste oder nervigste oder überhaupt das Verrückteste daran ist, eigentlich klar, Microsoft macht das auch, nämlich für seinen Spamfilter. Ja. Und Google hat auch einen Spamfilter. Eigentlich jeder jeder Mail-Provider hat eigentlich einen Spamfilter. Ja. Und die scannen die Mails nach verdächtigen Strukturen, nach bestimmten Keywords, nach Links, ja, sogar nach Absendern und entscheidet dann eben, das ist Spam oder nicht, und entsprechend wird es dann eingeordnet. Ohne das Scannen, ohne das automatisierte Scannen der Mail würde es nicht funktionieren. Also grundsätzlich mal, die Mail wird gescannt, sowieso, bei jedem Anbieter, ja, und basta, so ist es. Ja. Wer was anderes behauptet, sorry, das soll sich das nochmal genau angucken, wie das funktioniert. Anders, da wäre das nämlich gar nicht möglich. So. Dann, eine Werbung, die eingeblendet wird, sinnvollerweise, das habe ich schon öfters gesagt, ja, bezogen ist auf das, was einem eventuell interessieren könnte, ist immer noch besser, als wenn man knallharte Werbung ins Gesicht gedrückt kriegt, die einem überhaupt nicht interessiert, ja. Wenn ich hier am Tag fünfmal eine Anzeige sehe für Babywindeln, ja, ich aber ein Tech-Geek bin, dann ist mir doch lieber, ich sehe Anzeigen aus dem Tech-Bereich, anstatt jetzt, was ist, von Windeln, ja. Und wenn man dann eben gar keine Werbung will, dann gibt's ein ganz einfaches Tool, das nennt sich Adblocker, ja, das kann man drauf machen. Und wenn man dann Google so arg hasst, dass man nur die Google-Werbung nicht sehen will, dann kann man sogar das machen, ja, dass man sagt, okay, hier nur die Werbung von AdSense, die nur für die Google-Werbung oder nur bei Gmail die Werbung, die will ich nicht sehen. Alle anderen Werbung ist okay, ja. Nur ich hasse Google, also keine Google-Werbung, bitte, ja. Dann kann man das auch machen. Aber das Verrückte daran ist eben, dass hier so eine Kampagne gefahren wird, die auf Lügen basiert von Microsoft, ja, und auf die Angst anspricht von den Leuten und bewusst die, sage ich mal, in Anführungszeichen dümmeren Benutzer anspricht, die eben nicht wissen, was das eigentlich bedeutet. Ja, da wird dann suggeriert, dass hier bei Google die Leute die Nachrichten von den Benutzern lesen. Also das ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch hier die Mitarbeiter bei Google Besseres zu tun haben, als die Nachrichten von den Benutzern durchzulesen, zumal es so viele Benutzer gibt, dass das vollkommen unmöglich wäre, ja, die ganzen Nachrichten für Menschen durchzulesen. Das mag vielleicht noch bei der Useranzahl, bei der Mail-Useranzahl von Microsoft der Fall sein, aber nicht mehr bei Google. Und das, denke ich, liegt auch der Hase im Pfeffer, nämlich, dass Microsoft hier ganz klar Angst hat. Ja, ihr Geschäft, was Mail betrifft, ist lachhaft im Vergleich dazu, was Google schon auf die Beine gestellt hat, von den Zuwachsraten her. Im Gegenteil, es werden immer weniger Mails abgerichtet oder ausgerichtet über die Yahoo-Services, stattdessen, Entschuldigung, über die Microsoft-Services, stattdessen immer mehr über Google. Und hier, das ist eine Verzweiflungstat meiner Meinung nach. Wie dumm das allerdings ist, das müsste Microsoft doch wissen, ging doch die Droid Rage Kampagne ja, auch nach hinten los und wurde dann quasi übertrumpft sogar von der Windows Rage Kampagne. Also Microsoft wollte da Android diskreditieren und hat es geschafft, sich dummerweise selbst einen Gegen-Hashtag zu schaffen, ja, der eindrucksvoll belegt, dass das Android-System, sag ich mal, dem Windows-Phone-System ja eigentlich überall überlegen ist. Ja. Dumm gelaufen. Don't mess with the best. Ja, ganz klar, wir kennen das nämlich. Und jetzt hat es Microsoft eben schon wieder gemacht. Ne? Also saudumm, würde ich mal sagen. Ganz einfach. Fällt da nichts mehr anderes ein. Aber immerhin gab es eine positive Sache. Es hat gezeigt, dass Microsoft nichts mehr produktmäßig Android und Google entgegenzusetzen hat. Nichts mehr. Deswegen muss so eine Schmierkampagne gegen Google gefahren werden. Das einzige Positive daran ist eben, dass es mich in meiner Entscheidung eben naja, bekräftigt hat, beziehungsweise dass auch eine Entscheidung herbeigeführt wurde. Mir ist nämlich gerade so das Windows 8, der ja, ist mir gerade so sympathisch geworden wieder. Ja, das hatte ich mal auch gekauft, um meine alte Vista-Partition mal zu erneuern, ja, für die Spiele. Ja, ansonsten benutze ich ja Linux in Peppermint OS 3 momentan. Jetzt ist es klar, ja, dass mein nächster Laptop, der demnächst ansteht, Netbook-Laptop, entweder unter New Linux laufen wird oder eben unter Chrome OS. Ja, ich tendiere momentan auch wieder zu Chrome OS, muss man nur angucken mit den Programmen, ich brauche verschiedene Programme eben dringend. Unter anderem auch dieses Soundprogramm, das ich hier benutze, um den Podcast aufzuzeichnen. Audacity ist es unter Linux und da muss natürlich was Vergleichbares her für Chrome OS. Und das ist eben noch eine Schwierigkeit. Aber ansonsten ist es klar, dass ich bei der nächsten Hardware, die ansteht, eben darauf achte, dass kein Windows 8 oder kein anderes Microsoft-System da drauf ist, also auch kein Windows 7, sondern eben entweder pur ist oder gleich mit vorinstalliertem Linux, Android oder Chrome OS. Genau. Tut mir leid, Microsoft, ihr habt es geschafft. Danke für die Entscheidungshilfe. Sieht wohl so aus, als ob die Dinosaurier bald wieder aussterben werden. Bei dem Verhalten kein Wunder. Jo, also Microsoft ja, bringt sich da in die unterste Schublade mit dieser Werbung. Als ob sie nicht schon genug mit überall in allen Bereichen zurückgehenden Verkaufszahlen zu kämpfen hätten. Ja. Das sieht schlecht aus. Also da hätte ich mir erwartet, jetzt eine positive Kampagne für Windows 8 und vielleicht die Zusammenarbeit von Google mit Microsoft erwähnt, ja. Weil das ist ja auch, ich verstehe das überhaupt nicht, dass man Google überhaupt als Konkurrent so ansieht bei Microsoft. Kapiere ich nicht. Letztendlich kommt es so drauf an, wie kommt man ins Internet. Ja. Und da könnte Windows ja auch gut sein. Aber wenn eben die vielen, vielen, vielen treuen Google-Nutzer, die absolut 100% zufrieden sind mit den Services von Google, wenn die vor den Kopf gestoßen werden, ja, dann sagt man sich doch, warum sollte ich ein Betriebssystem kaufen, um meine Google-Services zu nutzen, von einer Firma, die Google hier so unfair attackiert. Ja. Dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Ja, Box.com Promotion läuft zurzeit, um mal hier wieder von zu was ganz anderem zu kommen. Wer Cloud Space sucht, 50 GB bietet momentan Box.com. Das ist ein gutes Angebot, ist allerdings nicht lang zu bekommen. Normalerweise ist das wesentlich teurer. 5 GB gibt's normalerweise kostenlos bei Box.com und jetzt eben für kurze Zeit diese Promotion mit 50 GB. Das ist doch schon mal ein Wort. Ja. Also ich nutze Box.com eigentlich schon relativ lange und bin eigentlich bis auf die Geschwindigkeit recht zufrieden damit. Geschwindigkeit könnte wirklich etwas besser sein. Es gibt allerdings einen kleinen Haken, das möchte ich da auch nicht verschweigen. Es gibt offenbar bei Box.com ein Traffic Limit und das ist leider, ja, wie soll man das sagen, nicht so toll. Und zwar sind das, glaube ich, 250, ich weiß es nicht mehr, 250, also 250 Megabyte pro File, die Begrenzung natürlich. Da gab es, glaube ich, auch ein Bandwidth-Limit. Da müsst ihr euch mal genau die entsprechenden Sachen angucken, die Angebote. Und da könnt ihr das dann auch sehen. Aber auf jeden Fall 50 GB Speicher ist das schon mal gar nicht schlecht. Ja, und das will man eigentlich mehr. Genau, unlimited ist noch besser. Und da hat nämlich Bitkasa im Moment auch was zu melden, denn die haben tatsächlich den Bitkasa-Dienst ist jetzt außerhalb der Beta, also die Beta ist fertig und ihr könnt euch mal das angucken. Bitkasa hat einen Vorteil gegenüber allen anderen Anbietern und zwar wird das direkt in die Festplatte integriert. Da gibt es einen Client dazu und dann hat man zum Beispiel auf einem Ordner, den man auswählt, unendlich Speicher. Ja. Das heißt, ihr habt zum Beispiel hier das, also es gibt 10 GB kostenlos, aber der Sinn überhaupt besteht darin, dass man eben unbegrenzt speichert. Das gibt's für $69 momentan im Jahr. Das ist also auch ein spezielles Angebot, das nur einige Zeit gilt. Und damit könnt ihr dann zum Beispiel einen Ordner markieren und sagen, hier, dieser Ordner, der soll nie voll werden. Und dann könnt ihr die Daten da drauf schieben und dann wird tatsächlich die Daten, die ihr in diesem Ordner speichert, wird nicht ganz auf der Platte gespeichert, sondern auf Bitkasa oder bei Bitkasa. Und ihr benutzt auch die Dateien bei Bitkasa. Das ist ein fantastisches System. Das einzige Problem ist noch eben auch die Geschwindigkeit, ja, dass es eben dann manchmal etwas dauert. Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, Cache-Speicher hier einzurichten. Normalerweise macht das Bitkasa automatisch, aber man kann auch festlegen, dass man zum Beispiel mehr haben möchte für einen Ordner an Cache-Speicher und dann ist es, sagen wir mal, von der Geschwindigkeit her etwas besser, wenn dann die Datei auf der Platte liegt. Ne? Cached ist sozusagen, da geht es natürlich schneller. Die Idee ist, wie gesagt, revolutionär und so sollte eigentlich auch Cloud Space sein. Man braucht gar nicht mehr zu wissen, ob jetzt die Daten auf der Festplatte hier ist oder in der Cloud. sondern man hat einfach dieses Drive und das wird nie voll. Und das ist doch fantastisch. Das wird nie voll. Das wird sogar bei einigen Systemen dann auch angezeigt, ja. Die maximal verfügbare Zahl an Bytes wird angezeigt, obwohl es dann auch unendlich ist. Und also ich finde es fantastisch. Ja, fantastisch. Bisschen, wie gesagt, müssen die natürlich noch dran arbeiten. Allerdings ist es schon jetzt, wo es aus der Beta raus ist, viel, viel besser geworden. $69 im Jahr für unbegrenzter Speicher und volle Integration ins System. Das ist ein super Angebot. Und es schlägt eigentlich momentan alles, was so auf dem Markt ist. Übrigens gibt es drei verschiedene Arten bei Bitcasa, was man da machen kann. Und zwar ist es einmal das, was ich eben schon gesagt habe, dass einfach ein Folder, ein Ordner unbegrenzt Speicherplatz hat. Oder ein Sync-Ordner kann man auch machen, der auf allen Geräten gesynkt wird. Das heißt, da wird also komplett alles auf die Platte gesynkt, auf die lokale Platte gesynkt, aber auf mehrere Geräte. Ja. Und es gibt einen Backup-Modus, wo ein Ordner immer aktuell so gehalten wird, wie auf der Platte abgelegt, so dass man immer ein Backup von zum Beispiel einem Ordner oder von der Festplatte hat. Das geht. Also die drei Varianten sind möglich. Gut, also soweit zum Bitcasa. Ah ja, sei noch zur Korrektheit angemerkt, der Link in den Shownotes, in den Links und Infos, ja, bei wochensicht.netcast.com, das ist ein Ref-Link, ein Referenz-Link. Dafür, wenn ihr da draufklickt, ja, dafür kriege ich dann mehr Speicherplatz bei Bitcasa. Also nur damit ihr es wisst, ja. Also, nee, da klicke ich nicht drauf, ja. Der Rio, das soll nicht mehr Speicherplatz kriegen wegen mir. Also das geht schon mal gar nicht, ja. Dann nicht draufklicken auf den Link, sondern auf bitcasa.com gehen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Rife-Link benutzt in den Shownotes. Amazon bereitet den Verkauf von gebrauchten E-Books vor. Ihr habt richtig gehört, zumindest mal in den USA. Bei uns dürfte das Ganze natürlich wieder extrem lang dauern, wenn überhaupt funktionieren. Drauf gekommen sind die Medien durch ein Patent, das Amazon hier eingereicht hat. Das heißt also, es ist natürlich nicht 100% gesagt, dass das Patent dann auch tatsächlich genutzt wird, aber es ist schon wahrscheinlich, dass es dann möglich sein wird, gebrauchte Amazon, also Kindle-Bücher, zu verkaufen. Ist ja eigentlich auch vom Prinzip her kein Problem. Die Kindle-Bücher sind ja nicht umsonst mit so einem komischen DRM, was mir gar nicht schmeckt, geschützt, ja. Das wollten ja die Firmen so haben. Das haben sie von Amazon bekommen, schon dürfte leider Amazon hier die meisten Bücher nicht verkaufen. Und da ist nur gut und billig, dass eben auch der Nutzer einen Mehrwert wieder bekommt, was er hatte bei physischen Büchern, nämlich dass man Bücher, die man gelesen hat und nicht mehr weiter haben will, weil man eben kein Mensch ist, der sammelt, sammelt, sammelt, ja, dass der eben die Möglichkeit hat, das Buch wieder zu verkaufen. Das war eben bisher nicht möglich, trotz DRM, was vollkommen sinnbefreit ist, meiner Meinung nach. Entweder hat man ein DRM, das es eben ermöglicht, oder das es eben den Firmen ermöglicht, genau zu kontrollieren, wer welches Buch hat. Ja. Und dann braucht man eben auch, dann kann man es eben auch so machen, dass das Buch deregistriert wird. Das heißt, man selbst kann es nicht mehr lesen, dafür die Person, die das gekauft hat. Ja. Warum nicht? Oder man hat eben kein DRM und dann ist natürlich fraglich, ob man da jemals das dann verkaufen dürfte. Ja, also zumindest ist es ein Schritt in die richtige Richtung, dass man nicht nur die Nachteile als Kunde dann hat, sondern zumindest dann auch wieder mal ein kleiner Vorteil, dass man seine Bücher dann wieder verkaufen könnte, wenn man sie ausgelesen hat. Wie gesagt, für manche ist das unvorstellbar, weil die sowieso alles horten und sammeln. Ja. Für andere ist es unvorstellbar, dass man, wenn man ein Buch gekauft hat, dass man das dann nicht weiterverkaufen kann. Ja, weil, das habe ich gelesen, was soll ich jetzt mit dem Buch? Ja, ich will es weggeben, fertig. Ja. Ja, so ist das. So unterschiedlich sind die Bedürfnisse. Und ich finde aber, Amazon hat hier eine gute Sache ins Rollen gebracht. Ich hoffe, dass es möglichst schnell kommt und auch, dass es nicht nur, was da schon passiert ist, nicht nur über die Kindle-Produkte direkt geht, sondern auch über die Apps. Das war zum Beispiel das Ausleihen in virtuellen Büchereien, das geht nur mit Kindle-Geräten, aber nicht mit zum Beispiel, sagen wir mal, Android-Geräten und der Kindle-Software drauf. Und das fand ich schon sehr, sehr schade. Und ich hoffe, dass es in diesem Fall eben auch für die Apps zählt und nicht nur für die Kindle-Geräte. Aber wie gesagt, ob uns das in Europa überhaupt interessiert, das wird sich noch zeigen, weil hier sind die Bestimmungen unter Umständen, je nachdem, noch schlimmer, so dass es sein kann, dass es an gesetzlichen Hürden bei uns eben scheitert, wenn ich mir da so angucke, was da mit Google Books und so weiter schon los war. Dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Content-Verwerter, ja, hier das ohne harten Kampf erlauben würden. Ja. Gut, schauen wir mal. Weil wir schon gerade bei Amazon sind, Amazon bereitet die Einführung einer eigenen Währung vor, eine virtuelle Währung, ja, die Amazon Coins. Ja. Damit ist es möglich, eben für diese Kindle Fire, ja, Sachen zu kaufen. Offenbar ist das auch, zumindest so wie ich das hier lese, für Kindle Fire Geräte geeignet, nur für Kindle Fire Geräte, weil andere Produkte werden hier momentan in der Pressemitteilung nicht genannt. Ja, das wäre mondial bescheuert, ja, aber dennoch wäre das ja durchaus im Bereich des Möglichen. Ja. Dennoch, weiter unten gibt es einen kleinen Abschnitt, wo dann eben steht, In-App Purchasing for Mac, PC and Web-based Games enabling developers to let customers use their Amazon accounts to purchase virtual goods and currencies from games on those platforms. So, also, da lässt sich wieder daraus ableiten, dass es durchaus eventuell mit den Coins gehen könnte. Ja, wir müssen mal warten, die Pressemitteilung ist hier auch so unklar, dass man das eben nicht sagen kann. Vielleicht wissen sie selbst noch nicht, was sie machen. Oben jedenfalls wird immer nur Kindle Fire erwähnt. Noch nicht mal die normalen Kindles oder der Kindle, wie heißt der nochmal, egal. Ja, also die normalen Kindles werden nicht mehr erwähnt, sondern es wird immer nur von Kindle Fire gesprochen. Das Tablet da. Also, gut. Warten wir mal ab. Ob es sinnvoll ist, jetzt hier noch eine weitere Währung einzuführen? Ja. Also gut, Amazon hat natürlich schon gewisse Marktmacht, allerdings, ich finde es zu dem Zeitpunkt recht fragwürdig, hier noch eine weitere Webwährung jetzt einzuführen, aber klar, dass hier natürlich nicht Google Checkout benutzt wird und PayPal vielleicht auch nicht unbedingt die Idee ist, die Amazon hat und eben Amazon eine große Marktmacht hat, um vielleicht sowas zu etablieren. Das kann man dann natürlich schon sehen, aber gut, also. Das ist schlimmer als früher in der EU. Da braucht man jetzt für jede Plattform auch noch seine eigenen Sachen. Ja. PayPal tut mir ja schon ein bisschen leid, weil jetzt erst kam Google und hat gesagt, nehmen wir Google Checkout, ja, wir machen nichts mit PayPal. Dann kommt hier Amazon, sagen, ja, wir machen nichts mit PayPal, wir machen jetzt unsere eigene Währung. Und ja, also sieht doch ganz übel aus momentan. Ne? Also wenn ich jetzt PayPal-Aktien hätte, die würde ich verkaufen. Ne? Können ja, glaube ich, zu eBay, gell? Ja. Dank Facebook waren übrigens letzte Woche Teile des Internets gar nicht erreichbar. Das Web ist abgestürzt sozusagen, weil nämlich verschiedene Dienste von Facebook nicht erreichbar waren. Und das gab's schon einmal. Das gab's schon mal, sogar mehrmals gab's es. Die Leute scheinen daraus nicht zu lernen. Erstens sollte man die Webseiten so konzipieren, dass die Facebook oder überhaupt Twitter, Facebook oder sonstige Widgets, ja, Google Plus Widgets ebenfalls, als letztes geladen werden, so dass der Rest vom Inhalt bereits angezeigt wird. Dann kann nämlich zum Beispiel nicht passieren, dass wegen einem Facebook Teil, das in der Website integriert ist, auf einmal gar nichts mehr geht. Ja. Und dann sollte man sich grundsätzlich überlegen, ob man überhaupt sowas installieren will, ja, dass einem eben hier die Webseite komplett herunterzieht, wenn der Dienst nicht erreichbar ist. Da müssten vielleicht auch andere Methoden mal wieder diskutiert werden, wie man eben solche Widgets beziehungsweise Integrierungsprobleme löst, ja, dass das eben so gar nicht passieren kann, dass das Widget quasi die normale Seite durchlässt, wenn der Server nicht erreichbar ist. Halt ohne das Widget. Ja. Weil ich muss sagen, wer als Webseitenbetreiber so auf Facebook oder andere Sachen oder sich davon so abhängig macht, das finde ich für dumm gelaufen. Das finde ich aber nicht sehr weitschauend. Ja? Und ich kann nur appellieren, macht den Dreck runter und macht stattdessen einen Link beziehungsweise bindet Widgets ein, möglicherweise auch von Third Parties, die eben dafür sorgen, dass eure Seite nicht runtergezogen wird, nur weil mal wieder ein Facebook, ein Twitter oder ein Google Plus Server nicht erreichbar ist. Das ist nicht gut, weil letztendlich verliert ihr die Besucher und nicht Facebook. Facebook, Twitter und so, die sind groß genug. Da kommen die Leute immer wieder zurück. Ja. Aber auf eure Seite, wenn die auf den Link klicken und eure Seite kommt nicht auf den Schirm, da klicken dann eben viele weg und sagen, ja, pff, toll, super Seite, ja, Ende. Das war's. Ja. Und eure Seite wird nicht mehr besucht. Die Leute können sich da richtig aufregen drüber. Ich habe schon etliche Communities, viele, viele Webseiten gehostet. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn ihr nicht auch Webseitenbetreiber seid, wie verrückt die Leute reagieren auf die kleinsten Sachen. Ja. Gerade das mit der Erreichbarkeit. Wenn ihr bei einem Provider seid, der zum Beispiel eben eure Seiten nur langsam aufbaut, ja, oder zum Beispiel auf virtuellen Server, der total überlastet ist wegen einer anderen Seite, dann kann ich euch versichern, das kostet euch Unmengen an Benutzer, weil kaum ein Benutzer wartet länger als ein paar Sekunden, bis die Seite drauf ist, ja, oder zumindest mal anfängt, damit er was sehen kann, ja, bevor er wegklickt. Ja. Das dauert einfach zu lange und die Leute sind nicht bereit zu warten. Ja. Weil die im Prinzip will der Besucher was von eurer Seite und zwar sofort, ja, und wenn er das nicht kriegt, dann ist eure Seite für ihn gestorben. Ja, also es geht nicht auf Facebooks Konto für den Nutzer, sondern es geht auf euer Konto für den Nutzer. Oh, so, E-Books, weil wir eben schon mal von Amazon gesprochen haben, wir brauchen E-Books. E-Books treiben die Einnahmen ganz schön nach oben. Der Absatz wird gesteigert ohne Ende durch diese E-Books. Das straft auch wieder diejenigen Lügen, die jetzt behauptet haben, mit E-Books könnte man kein Geld verdienen. Im Gegenteil, 12,3 Millionen E-Books sind allein in Deutschland gekauft worden in 2012. Ja. Und das heißt, Das ist im Vergleich zum Vorjahr 2011 waren es 4,9 Millionen E-Books, also fast verdreifacht hat. Und das ist schon sehr, sehr interessant und hat auch schon viele Händler, sage ich mal, über die Durchstrecke geholfen. Also die E-Books zeigen, dass es eben durchaus möglich ist, dass sich Firmen auch, sag ich mal, ab von den großen Mainstream-Sachen, ja, Amazon, klar, kennt jeder, dass die mit E-Books viel Geld machen, ist klar, ja. Aber dass dann auch zum Beispiel Geschäfte wie Libri.de, ja, etc., dass die eben da auch eben ihren Teil vom Kuchen abbekommen, das vergisst man gerne. Und die Akzeptanz der E-Books hat eben auch wieder mehr Leute zum Lesen gebracht. Ich weiß, die Verfechter von normalen Papierbüchern sehen das gerne so, als ob das der Untergang des Abendlandes wären, wenn jetzt hier die E-Books die Oberhand gewinnen würden. Sie haben ja schon in etlichen Ländern die Überhand. Aber das Problem ist eben, dass es Menschen gibt, die gar nicht mehr bereit sind, ein Papierbuch anzufassen. Und warum denn auch? Wir leben im elektronischen Zeitalter. Ja. Und dass die Leute eben durch die E-Books wieder dazu gebracht werden, vernünftige Literatur zu lesen und auch, dass eben diese Literatur auch wieder verkauft wird. Weil ein romantisches, papiergedrucktes Buch, wo ein paar Liebhaber ganz, verrückt hüten, ja, das ist eine Sache. Damit kann aber ein Unternehmer nicht leben und davon kann der Autor nicht leben. Ein E-Book, das in Massen verkauft wird, hilft den Verlegern, hilft den Autoren und letztendlich auch der gesamten Bücherszene, weil die Leute eben wieder lesen. Ja. Gut, also so viel zu den E-Books. Sehr schön, dass hier auch mit E-Books Geld verdient werden kann. Das dürfte eigentlich alle freuen. Und ja, schauen wir mal. Freuen tun sich übrigens auch alle Fans des Films The Internship. Der Streifen mit Vince Vaughn, ich glaube, ich habe das wieder falsch ausgesprochen, und Owen Wilson, ja, handelt ja darum, um Gründer von einer Internetfirma. Sehr, sehr schön. Und das Ganze spielt auch auf dem Google Campus. Ja. Da wurden wirklich an Originalschauplätzen gedreht und da kann man sich schon freuen drauf, allein schon um etwas mehr vom Googleplex zu sehen in dem Film. Die Filmemacher wurden sehr, sehr freundlich begrüßt und haben Zugang zu vielen Stellen im Googleplex, die man zuvor noch nicht gesehen hat. Und darüber wurde halt dann ein Film gemacht über die, ja, wenn man so will, ich glaube, offiziell ist es so nicht kommuniziert, aber über die Google-Gründer, ja, oder überhaupt ein fiktives Gründungsduo eben. Und ich glaube, Namen werden da auch nicht so genannt, aber im Prinzip zielt es darauf ab, natürlich, dass eben die Firma Google gegründet wurde, die in dem Film natürlich dann ganz anders hat. Also, und diese beiden Jungs, die geben dann auch ein Hangout in Google Plus. Auf Google Plus gibt's am 13. Februar um 8 Uhr ein Google Hangout on air. Und dazu könnt ihr euch selbst einladen. Ja, genau. Ich habe hier mal die Einladung da verlinkt, die offizielle als Event. Und da wäre doch mal eine gute Gelegenheit, hier mal reinzugucken. Ich habe mich auch schon mal angemeldet und da bin ich mal gespannt, wie das wird. Wahrscheinlich wird nicht jeder hier zu Worte kommen, das ist ja klar. Da werden sicherlich sehr viele Nutzer zuschlagen bei der Gelegenheit. Aber immerhin kann man es angucken, wie gesagt, das ist ein Hangout on Air, von daher sind ja die Zuschauerzahlen nicht begrenzt und da geht es dann. Sehr gut. Bin mal gespannt. The Internship, auf den Film bin ich auch schon gespannt. Ah, ich habe es jetzt leider nicht vorliegen, wann der denn ins Kino kommt. Dauert nicht mehr lange. Ich gucke gerade mal, ich klicke mich gerade mal durch. Internship Movie, also Internship, nicht Internetship, sondern Internship. Genau, und das sieht man nämlich auch schon hier, die Farben, The Internship, ja, es sind die Google-Farben und unten das Eingabenfeld, auf dem als Untertitel von dem Film dann steht, Hiring them was a brilliant mistake. Ja, es ist auch, glaube ich, nicht so stark auf die Gründung abgezielt, mehr auf den Betrieb quasi dieser Firma dann. Und dass dann Newcomer eben auch so eine Chance haben. Das ist eigentlich eine super Werbung für Google, ne? Aber ich denke, dass da in dem Film sicherlich alles drunter und drüber gehen wird. Deswegen bin ich sehr gespannt. Vielleicht mal endlich ein positiver Film. Wir haben ja immer so viele negative Sachen gehört. Ja, immer wird ja alles heruntergemacht in den Filmen. Ja, so Facebook wird Facebook runtergemacht. Ja, also Startup wird eben dann Microsoft runtergemacht und ja, Pirates of Silicon Valley. Eigentlich wurden da alle runtergemacht, weil da hat man gesehen, dass eigentlich alle Leichen im Keller haben, ja, inklusive Apple und Steve Jobs. Auch wenn der neue Film iPlöd, oh Entschuldigung, Jobs, ja, da auch zeigt, dass es immer noch in unserer Zeit möglich ist, hier ein komplett falsches Bild zu vermitteln und jemand zu einem Gott zu machen, der in Wirklichkeit nur ein ja arrogantes und gemeines Stück war. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber so ist es. Pirates of Silicon Valley macht es klar und dieser Firma ist sehr viel näher an der Wahrheit. Das hat ja auch Steven Wozniak gesagt, der Mitbegründer von Apple. Das hatte ich ja schon mal erwähnt in einem Podcast. Nur das Ganze ist halt trotzdem, egal wie man es dreht und wendet, ist es negativ. Und ich hoffe, hier wird mal was Positives gezeigt. Ja. Vielleicht sogar was Lustiges. Owen Wilson ist dabei. Und das bedeutet, man könnte vielleicht sogar einen Lacher rauskriegen. Ja. Schauen wir mal an. 7. Juni soll es in die Kinos kommen. 7. Juni, zumindest in den USA, dürfte allerdings ziemlich zeitgleich hier auch in Europa starten. Und wer mehr eben drüber wissen will, der kann da oder in den Google Hangout gehen, Februar 13, 8 Uhr. Gut, dann haben wir noch eines, wie immer am Schluss eine kleine lustige Meldung oder Meldung von vollkommen sinnlosen Sachen, wie zum Beispiel, es gibt einen neuen Weltrekord für Maskottchen. Genau. Maskottchen und zwar die meiste oder die meisten Maskottchen überhaupt zusammengepfercht. 141 waren es insgesamt. 141 Maskottchen aus allen möglichen Bereichen, die haben zusammen einen Tanz hingelegt. Sieht schon sehr skurril aus, ja. Ich kenne eigentlich trotzdem, dass ich Japan-Fan bin. Kein einziges von den Maskottchen, das ich jetzt hier in einem Video gesehen habe, zumindest nicht klar. Naja, auf jeden Fall könnt ihr es vielleicht selbst mal angucken. Vielleicht erkennt ihr ja ein oder anderes, das ein oder andere Maskottchen. Aber, naja, ich weiß gar nicht. Ich kenne die also überhaupt nicht. Sehr schön, aber lustig anzusehen und Weltrekord. Jawohl. Guinness Buch der Rekorde eingetragen. 141 Maskottchen, ja, haben zusammengetanzt und den Weltrekord gebrochen. Na, das ist doch mal eine Nachricht, ja. Also ich meine, jetzt mal ernsthaft, wer interessiert denn sich da noch für die Probleme der Welt, wenn 141 Maskottchen zusammentanzen? Gut, das war's dann wieder für heute von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen oder vielleicht sogar eigene Audiobeiträge habt, könnt ihr die mir schicken unter rio@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen, heute mache ich es mal andersrum, findet ihr auf wochensicht.thenetcast.com. Und auf Google Plus, da ist natürlich die Hauptanlaufstelle, da könnt ihr mich erreichen. Rios Wochensicht, einfach oben in der Suche eingeben, Rios Wochensicht. Und da findet ihr dann auch den Link zu der Webseite mit weiteren Links und weiteren Informationen und natürlich auch da könnt ihr in den Kommentaren dann entsprechend eure Meinung äußern. Dann verabschiede ich mich von euch. Bleibt gesund, eine wunderschöne Woche wünsche ich euch und haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche. Tschüss.